Naja, erstmal konservativ muss ja nicht schlecht sein. Erziehung ist ja auch eine Kunst und in der Kunst ist ja etwas zu bewahren durchaus nicht etwas Schlechtes. Es geht ja nicht um Technik in der Erziehung, sondern eben auch um Kunst und Menschenführung. Und Liebe, also Liebe als Basis der Erziehung, Bergmann meint das so, dass er sagt, also Liebe, das ist für ihn eigentlich das schönere Wort für Bindung. Und in der Forschung, also auch in der modernen entwicklungspsychologischen Forschung, hat sich eigentlich gezeigt, und das gilt als wirklich erwiesener Befund, dass die menschliche Bindung, vor allem die Bindung zwischen Mutter und Kind, eigentlich die entscheidende Basis dafür ist, dass auch die intellektuelle Entwicklung und dass auch die ganze emotionale Entwicklung gut verläuft. Das heißt, so etwas wie Disziplin oder Gehorsam, das kann man von außen versuchen zu erzwingen. Das kann man mit bestimmten äußeren Methoden, sozusagen mit Drill oder so weiter, versuchen herbeizuführen. Aber es gibt auch einen Gehorsam, der sozusagen auf der innigen Beziehung beruht. Ja, und das ist eher dieser natürliche Gehorsam und den favorisiert Bergmann. Er sagt, das erwächst einfach aus der Bindung. Ist das nicht alles schon bekannt oder gibt es etwas Besonderes, das dieses neue Buch hat? In der Entwicklungspsychologie ist das schon sehr bekannt. Diese ganze Bindungsforschung ist einer der Forschungsbereiche in den letzten 2 Jahrzehnten, der weithin anerkannt worden ist und der auch so das ganze Bild eigentlich der kindlichen Entwicklung doch mittlerweile prägt. Das ist nicht unbedingt neu, das ist allerdings noch wenig bekannt, ja, wie ja auch diese anderen Bücher zeigen, Lob der Disziplin, wo eigentlich diese Vorstellungen gar nicht drin vorkommen. Das Besondere an dem Buch ist jetzt nicht, dass Bergmann das nochmal referiert, aber das Besondere ist, wie er das macht. Nicht? Also man spürt wirklich an diesem Buch, dass das jemand ist, der ständig mit Kindern zu tun hat und der einen sehr nahen Zugang zu Kindern hat. Also die Kinder entstehen in diesem Buch auf der Basis wissenschaftlichen Wissens, das ist durchaus im Hintergrund, aber die Kinder entstehen in der Schilderung wirklich als körperlich, sinnlich lernende Wesen. Und es gibt wunderbare Schilderungen in diesem Buch. Etwa da steht ein Mädchen mit seiner Mutter am Fenster und sieht so einen Vogel auffliegen. Und dann schildert er das so aus dem Erleben des Mädchens heraus, wie es dann versucht, die Arme zu heben und in einem Quieken diesen Schrei oder das Singen des Vogels nachzumachen, die Bewegung des Fliegens versucht nachzumachen und wie es darin dann etwas über sich selbst lernt, über den eigenen Körper, aber auch über die Welt, dass es zum Beispiel als Menschenkind nicht fliegen kann, aber wie es sich auch bewegen kann, wie es die Arme koordinieren kann und so weiter. Und das macht Bergmann in solchen kleinen sinnlichen Schilderungen sehr, sehr schön anschaulich und nachvollziehbar. Nun haben Sie schon gesagt, Liebe sei einfach das schönere Wort für Bindung. Müssen wir davon ausgehen, dass es sich quasi um, ja, den gleichen Begriff handelt, den gleichen Inhalt? Naja, in der Psychologie benutzt man ja so einen Begriff wie Liebe sehr, sehr ungern, weil der sich nicht operationalisieren lässt. Die Wissenschaft, die will immer nur Begriffe haben, die sie in irgendwelchen Experimenten verwenden kann und wo sie sagen kann, das und das verstehen wir darunter. Das geht mit so einem Begriff wie Liebe, mit einem so gefühlsgeladenen Begriff eben nicht, ne? Deswegen verwendet man diesen Begriff der Bindung in der Psychologie, weil da kann man Experimente machen, wo man zeigt, wie reagiert das Kind auf die Mutter, wie stark ist es gebunden, wie sicher ist es gebunden, weicht es der Mutter aus, geht es immer hin und her in den Gefühlen zwischen der Mutter, herrscht da ein einziges Durcheinander, nicht? Das ist der Grund, warum man dann so einen Begriff wie Bindung einfach lieber verwendet. Nun ist immer wieder von der Mutter die Rede und vor allem von der Mutter die Rede. Ist das so ein Anzeichen dafür, dass da so ein Frauenbild aufflammt, das wir eigentlich hinter uns gelassen haben? Die Mutter ist nun mal diejenige, die die Kinder auf die Welt bringt. Da führt kein Weg daran vorbei. Und insofern ist sie die erste innige Beziehungsperson, wenn sie das Kind stillt. Ich kann als Mann meine Kinder nicht stillen. Ich kann aber trotzdem natürlich eine innige Bindung an meine Kinder entwickeln. Und da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt bei der Lektüre dieses Buches von Wolfgang Bergmann, welches Bild vom Vater, also ich auch als Vater, welches Bild vom Vater er da so zeichnet. Der Vater kommt immer so ein bisschen tollpatschig, umständlich oder langsamer in der Wahrnehmung seiner Kinder weg. Das kann ich nicht so nachvollziehen. Aber ich meine, man muss einfach festhalten, die erste Person, die diese biologische Bindung an das Kind hat, ist einfach nun mal die Mutter.